Die französisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft warf am 29. Juli in einem Beitrag auf ihrer Internet-Homepage dem pro-japanischen landesverräterischen Bakunin-Regime Südkoreas vor, das Sexualsklaverei-Verbrechen der japanischen Armee zu vertuschen.